Apostelgeschichte, Kapitel 28. Und da wir auskamen, erfuhren wir, dass die Insel Melite hieß. Die Leutlein aber erzeigten uns nicht geringe Freundschaft, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf um des Regens, der über uns kommen war, und um der Kälte willen. Da aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und legte es aufs Feuer, kam eine Otter von der Hitze und fuhr Paulus an seine Hand. Da aber die Leutlein sahen, das Tier an seiner Hand hangen, sprachen sie untereinander, dieser Mensch muß ein Mörder sein, welchen die Rache nicht leben lässt, ob er gleich dem Meer entgangen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer, und ihm widerfuhr nichts Übles. Sie aber warteten, wenn er schwellen würde oder tot niederfallen. Da sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungeheures widerfuhr, verwandten sie sich und sprachen, er wäre ein Gott. An denselbigen Örtern aber hatte der Oberste in der Insel mit Namen Publius ein Vorwerk. Der nahm uns auf und herbergte uns 3 Tage freundlich. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr lag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hand auf ihn und machte ihn gesund. Da das geschah, kamen auch die anderen auf der Insel herzu, die Krankheiten hatten, und ließen sich gesund machen. Und sie taten uns große Ehre, und da wir auszogen, luden sie auf, was uns Not war. Nach 3 Monaten aber schifften wir aus in einem Schiffe von Alexandrien, welches bei der Insel gewintert hatte und hatte ein Panier der Zwillinge. Und da wir gen Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage da. Und da wir umschifften, kamen wir gen Rhegion, und nach einem Tage, da der Südwind sich erhub, kamen wir des andern Tages gen Puteoli. Da fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, dass wir 7 Tage da blieben. Und also kamen wir gen Rom. Und von dannen, da die Brüder von uns höreten, gingen sie aus uns entgegen bis gen Apiphor und Tretabern. Da die Paulus sah, dankete er Gott und gewann eine Zuversicht. Da wir aber gen Rom kamen, überantwortete der Unterhauptmann die Gefangenen dem obersten Hauptmann. Aber Paulus ward erlaubt, zu bleiben, wo er wollte, mit einem Kriegsknecht, der sein hütete. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus zusammenrief die Vornehmsten der Juden. Da dieselbigen zusammenkamen, sprach er zu ihnen, »Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan wider unser Volk noch wider der väterliche Sitten und bin doch gefangen aus Jerusalem übergeben in der Römer Hände, welche, da sie mich verhöret hatten, wollten sie mich losgeben, dieweil keine Ursache des Todes an mir war. Da aber die Juden da widerredeten, ward ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht, als hätte ich mein Volk um etwas zu verklagen. Um der Ursache willen habe ich euch gebeten, dass ich euch sehen und ansprechen möchte, denn um der Hoffnung willen Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Sie aber sprachen zu ihm, wir haben weder Schrift empfangen aus Judäa deinethalben, noch kein Bruder ist kommen, der von dir etwas Arges verkündiget oder gesagt habe. Doch wollen wir von dir hören, was du hältst, denn von dieser Sekte ist uns kund, dass ihr wird an allen Enden widersprochen. Und da sie ihm einen Tag bestimmten, kamen viele zu ihm in die Herberge, welchen er auslegte und bezeugete das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesu aus dem Gesetze Moses und aus den Propheten vom frühen Morgen an bis an den Abend. Und etliche fielen zu dem, was er sagte, etliche aber glaubten nicht. Da sie aber untereinander misshellig waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort redete, das wohl der Heilige Geist gesagt hat durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern, und gesprochen, gehe hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volks ist verstockt, und sie hören schwerlich mit Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie nicht dermaleinst sehen mit den Augen und hören mit den Ohren, und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden gesandt ist dies Heil Gottes, und sie werden's hören. Und da er solches redete, gingen die Juden hin und hatten viel Fragens unter sich selbst. Paulus aber blieb 2 Jahre in seinem eigenen Gedinge und nahm auf alle, die zu ihm kamen. predigte das Reich Gottes und lehrete von dem Herrn Jesu mit aller Freudigkeit unverboten.